Kundgabe 4951. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1950. Erhörung des Gebetes im Geist und in der Wahrheit. Fordert meine Hilfe an in jeder Not, und ihr werdet erfahren die Erfüllung meiner Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn ich gebe euch, die ihr im Geist und in der Wahrheit zu mir betet, wahrlich alles, was ihr erbittet, so es eurer Seele zum Heil gereichet. Desgleichen gebe ich euch auch Aufschluss oder Antwort, so ihr mich fraget. Denn ich lege euch die Antwort ins Herz, das heißt, ihr werdet es empfinden, was ich euch als Antwort sagen will, so ihr nur eurer inneren Stimme achtet, nach innigem Gebet zu mir. Alles, was euch bewegt, alles, was euch unschlüssig macht, könnet ihr mir getrost anvertrauen. Und ich werde mich eurer annehmen und jede Sorge mit euch teilen. Es wird kein Gebet ungehört verhallen, das im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgerichtet ist. So ihr also an mich glaubt, an meine Liebe und Allmacht, und in diesem Glauben euer Gebet emporsteigen lasset, müsset ihr mir auch vertrauen, dass ich euch erhöre in der Weise, wie es gut ist für euch. Ihr brauchet so nach keine andere Antwort empfangen als diese. Ich weiß um alles und führe euch schon recht. Ich leite euch und gebe euch die rechten Gedanken ein, so wie ihr euch nur mir empfehlet, mich also zu eurem Führer wählet. So ihr mich selbst Berater sein lasset in jeder geistigen und auch irdischen Angelegenheit, könnet ihr nicht anders als recht handeln und denken. Und darum betet im Geist und in der Wahrheit vor jeder Entscheidung, die ihr treffen wollet. Und dann entscheidet euch so, wie euch das Herz treibt, das heißt, wie ihr es als richtig empfindet. Denn dieses Empfinden ist die Antwort, die ich euch zukommen lasse nach innigem Gebet um meinen Beistand. Ich lasse jede Not über euch kommen, nur zu dem Zweck, dass ihr euch desto inniger mir anschließet, auf dass ich mich euch erkenntlich machen kann durch meine Hilfe, die ihr dann auch als meine Hilfe ansehet, so ihr zuvor innig gebetet habt. Hebet eure Augen auf zu mir, von wo euch Hilfe kommt, in geistiger wie auch irdischer Not. Amen.